Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur dritten Episode von Kosmos, Alexander von Humboldt. Ja, der erste Band, Kapitel 3 ist das Thema dieser Ausgabe. Und wir werden hören etwas, was für unsere Ohren eigentlich sehr komfortabel sein wird. Wir hören einen Naturforscher, der so kreisartig eine Thematik beschreibt, die mit diesen Kreisen einfängt. In der Mitte steht ein immer wiederkehrender Begriff, Naturgenuss. Und die Herausforderung in dieser dritten Episode wird sein, dieses Wort Naturgenuss in unsere heutige Auseinandersetzung mit der Natur zu übersetzen. Was bedeutet Naturgenuss jetzt, 2018? Ich war gestern bei einer Veranstaltung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Es wurde ein Film gezeigt, der von Mathematiker Karl Siegmund und seiner Frau gemacht wurde, über Einsteins Wien, und es wurden Begegnungen gezeigt in diesem Film von Einstein mit Friedrich Adler, dem Sohn von Viktor Adler, Psychologe, mit Schlick, mit Gödel. Und der Film war hübsch gemacht, präsentiert auf sehr englische Weise mit einem, ja, der durch die Landschaft führt, mit Franz Kerschbaum, einem Astronomen. Und sie haben verschiedene Plätze in Wien besucht, wo sich etwas dreht. Und es wurde in der Nacht gefilmt. Und das eigentlich Spannende an diesem Abend war diese Zusammenkunft im großen Festsaal der Akademie der Wissenschaften, wo so viel von diesem Geist zu spüren war. Dieses Zusammentreffen der Menschen aus den unterschiedlichsten Forschungsgebieten, das war so greifbar und spürbar. Und in den einleitenden Reden wurde dann auch das Werk von Einstein vorgestellt, aber in einer Weise, dass man versteht, dass die Relativitätstheorie eine Auseinandersetzung ist mit einer Beobachtung, einer Annahme über die Lichtgeschwindigkeit, über den Äther, über den Begriff der Gleichzeitigkeit, aber dann vor allem in einem Fertigdenken der Dinge. Und es wurde ein Kreis geknüpft, dann zur heutigen Elementarteilchenphysik, zu den Experimenten am CERN, wo es darum geht, Verbindungen zu knüpfen von der speziellen Relativitätstheorie, also dieses schnelle Reisen und dann gibt's Phänomene, zur Quantenphysik, was in der Quantenfeldtheorie funktioniert und im Standardmodell der Teilchen dann, also eine schöne Ordnung der Teilchen- und Kräftewechselwirkungen zulässt, abgeschlossen mit dem Higgs-Boson, das ja gefunden wurde und das sehr schön beschreiben kann, was denn eigentlich den Teilchen eine Masse verleiht. Aber was noch nicht funktioniert, ist die Verbindung der allgemeinen Relativitätstheorie, wo es darum geht, um träge Masse, schwere Masse, dass man eine Beschleunigung wie eine Anziehungskraft, eine Gravitationskraft spüren kann. Und hier die Verbindung mit der Quantenphysik herzustellen, das geht noch nicht. Und dann war eben die Hoffnung, dass es einen neuen Einstein braucht, der unkonventionelle Fragen stellt und die Dinge dann zu Ende denkt. Das war also eine hübsche Begegnung jetzt, nämlich zeitlich, mit diesem Lesen, mit diesem Eintauchen in die Kapitel, in diese ersten Kapitel von Kosmos von Alexander von Humboldt, weil es wirklich dann spürbar wurde, dieses Sortieren, von dem jetzt im Text immer wieder die Rede ist, also von den Teilen, aber auch von den Flüchen, die in den Klüften zwischen den Teilen liegt. Und das dürfte dann zum Ganzen führen, von dem Alexander von Humboldt jetzt immer wieder sprechen wird. Also er sagt ja damals schon, wir haben jetzt die Teile genug erforscht, wir brauchen jetzt die Verbindungen zwischen den Teilen, wir müssen die Klüfte irgendwie schließen. Und das schiebt er dann jetzt immer im kommenden Kapitel so diesen Wort, dieses Wort Naturgenuss rein. Oh gut, dass er dann andere Gruppen oder Menschen oder Leute, die das nicht interessiert, als dumpf bezeichnet, das hat man damals vor 150 oder 170 Jahren so gemacht. An das wird man sich gewöhnen jetzt im Text. Was, glaube ich, schwieriger sein wird, ist, dass jedes Wort, das wir jetzt hören werden, verständlich ist. Dass auch die Sätze verständlich sind, auch wenn sie lang sind, dass er aber diese Schleifen macht und immer wieder hineinstößt, also sich da nicht zu fragen, was kannst du das jetzt in 12 Punkten sagen? Deine Aussage, muss das jetzt 2 Stunden dauern? Und ich habe so einen Verdacht, dass man die Bücher von Elfriede Jelinek, österreichische Schriftstellerin, die sehr mit der Sprache arbeitet, man kann das sehr gut hören. Also wenn sie das oder wenn das jemand vorliest, dann versteht man nach einer Stunde ungefähr einen bestimmten Rhythmus, einen Takt, eine Melodie, eine Schwingung. Und ich glaube, dass das jetzt in diesem Kapitel von Alexander von Humboldt im 3. Kapitel auch spürbar wird. Also nicht verzweifeln, wenn man sagt, naja, das geht jetzt dahin, das geht dahin. Nein, nein, es kommt plötzlich eine andere Farbe, eine andere Welle, ein anderer Aspekt hinein, auf eine Art und Weise, die wir sie heute eigentlich nicht mehr auf diese Art kennen. Also da wird nicht geschwafelt oder Unnützes aneinandergereiht im Sinne einer Huldigung von irgendwelchen Leuten, was sie alles Großes gemacht haben und es dauert schon eine Seite, bis man da durch ist. Nein, es wird eine Landschaft gemalt durch Kreise. Ja, ich glaube, das ist jetzt genug der Vorrede. Titel dieser Episode wird sein Die Klüfte zwischen den Wesen. Ich glaube, das kommt ganz gut hin. Und ein Begriff wird fallen, die Allertumskunde. Da werden wir dann schauen, was er darunter versteht. Hinweisen möchte ich gleich jetzt. Es gibt einen Podcast, eine Episode, die ich sehr passend an der jetzigen Stelle empfinden würde, dazu passend sehe oder höre, und zwar die CAE-Folge über Höhlenforschung. Das passt wunderbar zu dieser Geschichte jetzt, die Alexander von Humboldt erzählen wird. Höhlenforschung, einerseits wie man das macht, wie das ganz genau geht, aber andererseits auch so Gedanken wie die Idee, dass die allermeisten Höhlen nicht entdeckt sind. Und zwar wird hier argumentiert, es gibt sehr, sehr wenige Höhlen mit 4 Eingängen. Es gibt sehr wenige Höhlen mit 3 Eingängen. Es gibt wenige Höhlen mit 2 Eingängen. Es gibt halbwegs viele Höhlen mit 1 Eingang. Und wenn das so weitergedacht wird, gibt es sehr, sehr viele Höhlen mit keinem Eingang. Es ist 201, CAE 201 Höhlenforschung. Ja, nämlich über weiße Flecken auf der Erde, die zuvor noch nie ein Mensch betreten hat. Aber jetzt geht's los mit dem 3. Kapitel von Kosmos. 1. Band, Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, Kosmos, 1. Band, Kapitel 3. Einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und eine wissenschaftliche Ergründung der Weltgesetze. Vorgetragen am Tage der Eröffnung der Vorlesungen in der großen Halle der Singakademie zu Berlin, mehrere Einschaltungen gehören einer späteren Zeit an. Wenn ich es unternehme, nach langer Abwesenheit aus dem deutschen Vaterlande in freien Unterhaltungen über die Natur die allgemeinen physischen Erscheinungen auf unserem Erdkörper und das Zusammenwirken der Kräfte im Weltall zu entwickeln, so finde ich mich mit einer zweifachen Besorgnis erfüllt. Eines Teils ist der Gegenstand, den ich zu behandeln habe, so unermesslich und die mir vorgeschriebene Zeit so beschränkt, dass ich fürchten muss, in eine enzyklopädische Oberflächlichkeit zu verfallen oder, nach Allgemeinheit strebend, durch aphoristische Kürze zu ermüden. Anderenteils hat eine viel bewegte Lebensweise mich wenig an öffentliche Vorträge gewöhnt, und in der Befangenheit meines Gemüts wird es mir nicht immer gelingen, mich mit der Bestimmtheit und Klarheit auszudrücken, welche die Größe und die Mannigfaltigkeit des Gegenstandes erheischen. Die Natur aber ist das Reich der Freiheit, und um lebendig die Anschauungen und Gefühle zu schildern, welche ein reiner Natursinn gewährt, sollte auch die Rede stets sich mit der Würde und Freiheit bewegen, welche nur hohe Meisterschaft ihr zu geben vermag. Wer die Resultate der Naturforschung nicht in ihrem Verhältnis zu einzelnen Stufen der Bildung oder zu den individuellen Bedürfnissen des geselligen Lebens, sondern in ihrer großen Beziehung auf die gesamte Menschheit betrachtet, dem bietet sich als die erfreulichste Frucht dieser Forschung der Gewinn dar, durch Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen den Genuss der Natur vermehrt und veredelt zu sehen. Eine solche Veredelung ist aber das Werk der Beobachtung, der Intelligenz und der Zeit, in welcher alle Richtungen der Geisteskräfte sich reflektieren. Wie seit Jahrtausenden das Menschengeschlecht dahin gearbeitet hat, in dem ewig wiederkehrenden Wechsel der Weltgestaltungen das Beharrliche des Gesetzes aufzufinden und so allmählich durch die Macht der Intelligenz den weiten Erdkreis zu erobern, lehrt die Geschichte den, welcher den uralten Stamm unseres Wissens durch die tiefen Schichten der Vorzeit bis zu seinen Wurzeln zu verfolgen weiß. Diese Vorzeit befragen heißt dem geheimnisvollen Gange der Ideen nachspüren, auf welchem dasselbe Bild, das früh dem inneren Sinne als ein harmonisch geordnetes Ganzes, Kosmos, vorschwebte, sich zuletzt wie das Ergebnis langer, mühevoll gesammelter Erfahrungen darstellt. In diesen beiden Epochen der Weltansicht, dem ersten Erwachen des Bewusstseins der Völker und dem endlichen gleichzeitigen Anbau aller Zweige der Kultur, spiegeln sich zwei Arten des Genusses ab. Den einen erregt in dem offenen kindlichen Sinne des Menschen der Eintritt in die freie Natur und das dunkle Gefühl des Einklangs, welcher in dem ewigen Wechsel ihres stillen Treibens herrscht. Der andere Genuss gehört der vollendeteren Bildung des Geschlechts und dem Reflex dieser Bildung auf das Individuum an. Er entspringt aus der Einsicht in die Ordnung des Weltalls und in das Zusammenwirken der physischen Kräfte. So wie der Mensch sich nun Organe schafft, um die Natur zu befragen und den engen Raum seines flüchtigen Daseins zu überschreiten, wie er nicht mehr bloß beobachtet, sondern Erscheinungen unter bestimmten Bedingungen hervorzurufen weiß, wie endlich die Philosophie der Natur ihrem alten dichterischen Gewande entzogen den ernsten Charakter einer denkenden Betrachtung des Beobachteten annimmt, treten klare Erkenntnis und Begrenzung an die Stelle dumpfer Ahndungen und unvollständiger Induktionen. Die dogmatischen Ansichten der vorigen Jahrhunderte leben dann nur fort in den Vorurteilen des Volks und in gewissen Disziplinen, die in dem Bewusstsein ihrer Schwäche sich gern in Dunkelheit hüllen. Sie erhalten sich auch als ein lästiges Erbteil in den Sprachen, die sich durch symbolisierende Kunstwörter und geistlose Formen verunstalten. Nur eine kleine Zahl sinniger Bilder der Fantasie, welche wie vom Dufte der Urzeit umflossen auf uns gekommen sind, gewinnen bestimmtere Umrisse und eine erneuerte Gestalt. Die Natur ist für die denkende Betrachtung Einheit in der Vielheit, Verbindung des Mannigfaltigen in Form und Mischung, Inbegriff der Naturdinge und Naturkräfte als ein lebendiges Ganzes. Das wichtigste Resultat des sinnigen physischen Forschens ist daher dieses: in der Mannigfaltigkeit die Einheit zu erkennen, von dem Individuellen alles zu umfassen, was die Entdeckung der letzten Zeitalter uns darbieten. Die Einzelheiten prüfend zu sondern und doch nicht ihrer Masse zu unterliegen. Der erhabenen Bestimmung des Menschen eingedenk, den Geist der Natur zu ergreifen, welcher unter der Decke der Erscheinungen verhüllt liegt. Auf diesem Wege reicht unser Bestreben über die enge Grenze der Sinnenwelt hinaus. Und es kann uns gelingen, die Natur begreifend, den rohen Stoff empirischer Anschauung gleichsam durch Ideen zu beherrschen. Wenn wir zuvörderst über die verschiedenen Stufen des Genusses nachdenken, welchen der Anblick der Natur gewährt, so finden wir, dass die erste, unabhängig von der Einsicht in das Wirken der Kräfte, ja fast unabhängig von dem eigentümlichen Charakter der Gegend ist, die uns umgibt. Wo in der Ebene einförmig gesellige Pflanzen den Boden bedecken und auf grenzenloser Ferne das Auge ruht, wo des Meeres Wellen das Ufer sanft bespült und durch Ulfen und grünenden Seetang ihren Weg bezeichnen, überall durchdringt uns das Gefühl der freien Natur, ein dumpfes Ahnden ihres Bestehens nach inneren ewigen Gesetzen. In solchen Anregungen ruht eine geheimnisvolle Kraft, sie sind erheiternd und lindernd, stärken und erfrischen den ermüdeten Geist, besänftigen oft das Gemüt, wenn es schmerzlich in seinen Tiefen erschüttert oder vom wilden Drange der Leidenschaft bewegt ist. Was ihnen Ernstes und Feierliches beiwohnt, entspringt aus dem fast bewusstlosen Gefühle höherer Ordnung und innerer Gesetzmäßigkeit der Natur, aus dem Eindruck ewig wiederkehrender Gebilde, wo in dem Besondersten des Organismus das Allgemeine sich spiegelt, aus dem Kontraste zwischen dem sittlich Unendlichen und der eigenen Beschränktheit, der wir zu entfliehen streben. In jedem Erdstriche, überall, wo die wechselnden Gestalten des Tier- und Pflanzenlebens sich darbieten, auf jeder Stufe intellektueller Bildung, sind dem Menschen diese Wohltaten gewährt. Ein anderer Naturgenuss, ebenfalls nur das Gefühl ansprechend, ist der, welchen wir nicht dem bloßen Eintritt in das Freie, wie wir tief bedeutsam in unserer Sprache sagen, sondern dem individuellen Charakter einer Gegend, gleichsam der physiognomischen Gestaltung der Oberfläche unseres Planeten verdanken. Eindrücke solcher Art sind lebendiger, bestimmter und deshalb für besondere Gemütszustände geeignet. Bald ergreift uns die Größe der Naturmassen im wilden Kampfe der entzweiten Elemente oder ein Bild des unbeweglich Starren, die Öde der unermesslichen Grasfluren und Steppen, wie in dem gestaltlosen Flachlande der neuen Welt und des nördlichen Asiens. Bald fesselt uns, freundlicheren Bildern hingegeben, der Anblick der bebauten Flur, die erste Ansiedelung des Menschen, von schroffen Felsschichten umringt, am Rande des schäumenden Gießbachs. Denn es ist nicht sowohl die Stärke der Anregung, welche die Stufen des individuellen Naturgenusses bezeichnet, als der bestimmte Kreis von Ideen und Gefühlen, die sie erzeugen und welche sie Dauer verleihen. Darf ich mich hier der eigenen Erinnerung großer Naturszenen überlassen, so gedenke ich des Ozeans, wenn ich in der Milde tropischer Nächte das Himmelsgewölbe, sein planetarisches, nicht funkelndes Sternenlicht über die sanft wogende Wellenfläche ergießt. Oder der Waldtäler der Kordilleren, wo mit kräftigen Triebe hohe Palmenstämme das düstere Laubdach durchbrechen und als Säulengänge hervorragen. Ein Wald über dem Walde. Oder des Piks von Teneriffa, wenn horizontale Wolkenschichten den Aschenkegel von der unteren Erdfläche trennen und plötzlich durch eine Öffnung, die der aufsteigende Luftstrom bildet, der Blick von dem Rande des Kraters sich auf die weinbegrenzten Hügel von Orotava und die Hesperidengärten der Küste hinabsenkt. In diesen Szenen ist es nicht mehr das stille, schaffende Leben der Natur, ihr ruhiges Treiben und Wirken, die uns ansprechen, es ist der individuelle Charakter der Landschaft, ein Zusammenfließen der Umrisse von Wolken, Meer und Küsten im Morgendufte der Inseln. Es ist die Schönheit der Pflanzenformen und ihrer Gruppierung. Denn das Ungemessene, ja selbst das Schreckliche in der Natur, alles, was unsere Fassungskraft übersteigt, wird in einer romantischen Gegend zur Quelle des Genusses. Die Fantasie übt dann das freie Spiel ihrer Schöpfungen an dem, was von den Sinnen nicht vollständig erreicht werden kann. Ihr Wirken nimmt eine andere Richtung bei jedem Wechsel in der Gemütsstimmung des Beobachters. Getäuscht glauben wir, von der Außenwelt zu empfangen, was wir selbst in diese gelegt haben. Wenn nach langer Seefahrt, fern von der Heimat, wir zum ersten Male ein Tropenland betreten, erfreut uns an schroffen Felswänden der Anblick derselben Gebirgsarten, des Tonschiefers oder des basaltartigen Mandelsteins, die wir auf europäischen Boden verließen und deren Allverbreitung zu beweisen scheint, es habe die alte Erdrinde sich unabhängig von dem äußeren Einfluss der jetzigen Klimate gebildet, aber diese wohlbekannte Erdrinde ist mit den Gestalten einer fremdartigen Flora geschmückt. Da offenbart sich uns, den Bewohnern der nordischen Zone, von ungewohnten Pflanzenformen, von der überwältigenden Größe des tropischen Organismus und einer exotischen Natur umgeben, die wunderbar aneignende Kraft des menschlichen Gemütes. Wir fühlen uns so mit allem Organischen verwandt, dass, wenn es anfangs auch scheint, als müsse die heimische Landschaft wie ein heimischer Volksdialekt uns zutraulicher und durch den Reiz seiner eigentümlichen Natürlichkeit uns inniger anregen als jene fremde üppige Pflanzenfülle, wir uns doch bald in dem Palmenklima der heißen Zone eingebürgert glauben. Durch den geheimnisvollen Zusammenhang aller organischen Gestaltung und unbewusst liegt in uns das Gefühl der Notwendigkeit dieses Zusammenhangs, erscheinen unserer Fantasie jene exotischen Formen wie erhöht und veredelt aus denen, die unsere Kindheit umgaben. So leiten dunkle Gefühle und die Verkettung sinnlicher Anschauungen, wie später die Tätigkeit der kombinierenden Vernunft, zu der Erkenntnis, welche alle Bildungsstufen der Menschheit durchdringt, dass ein gemeinsames, gesetzliches und darum ewiges Band die ganze lebendige Natur umschließe. Es ist ein gewagtes Unternehmen, den Zauber der Sinnenwelt einer Zergliederung seiner Elemente zu unterwerfen. Denn der großartige Charakter einer Gegend ist vorzüglich dadurch bestimmt, dass die eindrucksreichen Naturerscheinungen gleichzeitig vor die Seele treten, dass eine Fülle von Ideen und Gefühlen gleichzeitig erregt werde. Die Kraft einer solchen über das Gemüt errungenen Herrschaft ist recht eigentlich an die Einheit des Empfundenen, des Nicht-Entfalteten geknüpft. Will man aber aus der objektiven Verschiedenheit der Erscheinungen die Stärke des Totalgefühls erklären, so muss man sondernd in das Reich bestimmter Naturgestalten und wirkender Kräfte hinabsteigen. Den mannigfaltigsten und reichsten Stoff für diese Art der Betrachtungen gewährt die landwirtschaftliche Natur im südlichen Asien oder im neuen Kontinent. Da, wo hohe Gebirgsmassen den Boden des Luftmeers bilden und wo dieselben vulkanischen Mächte, welche einst die lange Andesmauer aus tiefen Erdspalten emporgehoben, jetzt noch ihr Werk zum Schrecken der Anwohner oft erschüttern. Naturgemälde nach leitenden Ideen, aneinandergereiht, sind nicht allein dazu bestimmt, unseren Geist angenehm zu beschäftigen. Ihre Reihenfolge kann auch die Graduation der Natureindrücke bezeichnen, deren allmählich gesteigerten Intensität wir aus der einförmigen Leere pflanzenloser Ebenen bis zu der üppigen Blütenfülle der heißen Zone gefolgt sind. Wenn man als ein Spiel der Fantasie den Pilatus auf das Schreckhorn oder unsere sudetische Schneekoppe auf den Mont Blanc auftürmt, so hat man noch nicht eine der größten Höhen der Andeskette, den Chimborazo, die doppelte Höhe des Ätna, erreicht. Wenn man auf den Chimborazo, den Rigi oder den Athos türmt, so schaffen wir uns ein Bild von dem höchsten Gipfel des Himalaya-Gebirge, dem Dhavalagiri. Obgleich das indische Gebirge in der Größe seiner kolossalen, jetzt durch wiederholte Messung wohl bestimmten Massen die Andeskette weit übertrifft, so gewährt ihr Anblick doch nicht die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen, welche die Kordilleren von Südamerika charakterisieren. Höhe allein bestimmt nicht den Eindruck der Natur. Die Himalaya-Kette liegt schon weit außerhalb der Grenze tropischer Klimate. Kaum verirrt sich eine Palme bis in die schönen Täler der Vorgebirge von Nepal und Kumaon. Unter dem 28. und 34. Grade der Breite am Abhange des alten Parapamisus entfaltet die vegetabilische Natur nicht mehr die Fülle baumartiger Farnkräuter und Gräser, großblütiger Orchideen und Bananengewächse, welche unter den Wendekreisen bis zu den Hochebenen hinaufsteigen. Unter dem Schatten der zederartigen Deodhvara-Fichte und großblättriger Eichen bedecken das granitartige Gestein europäische und nordasiatische Pflanzenformen. Es sind nicht dieselben Arten, aber ähnliche Gebilde: Wacholder, Alpenbirken, Gentianen, Panassien und stachlige Ribesarten. Dem Himalaya fehlen die wechselnden Erscheinungen tätiger Vulkane, welche in der indischen Inselwelt drohend an das innere Leben der Erde mahnen. Auch fängt wenigstens an seinem südlichen Abhange, wo die feuchtere Luft Hindustans ihren Wassergehalt absetzt, der ewige Schnee meist schon in der Höhe von 11 bis 12.000 Fuß an, und setzt so der Entwicklung des organischen Lebens eine frühere Grenze als in den Äquinoktialgegenden von Südamerika, wo der Organismus fast 2600 Fuß höher verbreitet ist. Die dem Äquator nahe Gebirgsgegend hat einen anderen, nicht genug bedachteten Vorzug. Es ist der Teil der Oberfläche unseres Planeten, wo im engsten Raume die Mannigfaltigkeit der Natureindrücke ihr Maximum erreicht. In der tiefgefurchten Andeskette von Neugranada und Quito ist es dem Menschen gegeben, alle Gestalten der Pflanzen und alle Gestirne des Himmels gleichzeitig zu schauen. Ein Blick umfasst Helikonien, hochgefiederte Palmen, Bambusen und über diesen Formen der Tropenwelt Eichenwälder, Mespilusarten und Doldengewächse wie in unserer deutschen Heimat. Ein Blick umfasst das südliche Kreuz, die Magellanischen Wolken und die leitenden Sterne des Bären, die um den Nordpol kreisen. Dort öffnen der Erde Schoß und beide Hemisphären des Himmels den ganzen Reichtum ihrer Erscheinungen und verschiedenartigen Gebilde. Dort sind die Klimate wie die durch sie bestimmten Pflanzenzonen schichtenweise übereinander gelagert. Dort die Gesetze abnehmender Wärme, dem aufmerksamen Beobachter verständlich, mit ewigen Zügen in die Felsenwände der Andeskette am Abhange des Gebirges eingegraben. Um diese Versammlung nicht mit Ideen zu ermüden, die ich versucht habe in einem eigenen Werke über die Geographie der Pflanzen bildlich darzustellen, hebe ich hier nur einige wenige Erinnerungen aus dem Naturgemälde der Tropengegend hervor. Was in dem Gefühle umrisslos und duftig wie Bergluft verschmilzt, kann von der nach dem Kausalzusammenhang der Erscheinungen grübelnden Vernunft nur in einzelne Elemente zerlegt, als Ausdruck eines individuellen Naturcharakters begriffen werden. Aber in dem wissenschaftlichen Kreise, wie in den heiteren Kreisen der Landschaftdichtung und Landschaftmalerei, gewinnt die Darstellung umso mehr an Klarheit und objektiver Lebendigkeit, als das Einzelne bestimmt aufgefasst und begrenzt ist. Sind die tropischen Länder eindrucksreicher für das Gemüt durch Fülle und Üppigkeit der Natur, so sind sie zugleich auch, und dieser Gesichtspunkt ist der wichtigste in dem Ideengange, den ich hier verfolge, vorzugsweise dazu geeignet, durch einförmige Regelmäßigkeit in den meteorologischen Prozessen des Luftkreises und in der periodischen Entwicklung des Organismus, durch scharfe Scheidung der Gestalten bei senkrechter Erhebung des Bodens, dem Geiste die gesetzmäßige Ordnung der Himmelsräume, wie abgespiegelt in dem Erdenleben, zu zeigen. Wie abgespiegelt in dem Erdeleben zu zeigen. Mögen wir einige Augenblicke bei diesem Bilde der Regelmäßigkeit, die selbst an Zahlenverhältnisse geknüpft ist, verweilen. In den heißen Ebenen, die sich wenig über die Meeresfläche der Südsee erheben, herrscht die Fülle der Pisanggewächse, der Zykadeen und Palmen. Ihr folgen von hohen Talwänden beschattet baumartige Farnkräuter und in üppiger Naturkraft von kühlem Wolkennebel unaufhörlich getränkt und erfrischt, die Chinkonen, welche die lange verkannte, wohltätige Fieberrinde geben. Wo der hohe Baumwuchs aufhört, blühen gesellig aneinander gedrängt Aralien, Tibaudien und myrtenblättrige Andromeden. Einen purpurroten Gürtel bildet die Alpenrose der Kordilleren, die harzreiche Befaria. Dann verschwinden allmählich in der stürmischen Region der Paramos die höheren Gesträuche und die großblütigen Kräuter. Rispentragende Monokotyledonen bedecken einförmig den Boden, eine unabsehbare Grasflur gelb leuchtend in der Ferne. Hier weiden einsam das Kamelschaf und die von den Europäern eingeführten Rinder. Wo die nackten Felsklippen trachytartigen Gesteins sich aus der Rasendecke emporheben, da entwickeln sich, bei mangelnder Dammerde, nur noch Pflanzen niedriger Organisation. Die Schar der Flechten, welche der dünne, kohlenstoffarme Luftkreis dürftig ernährt. Parmelien, Lecideen und der vielfarbige Keimstaub der Leprarien. Inseln frisch gefallenen Schnees verhüllen hier die letzten Regungen des Pflanzenlebens, bis scharf begrenzt die Zone des ewigen Eises beginnt. Durch die weißen, wahrscheinlich hohlen, glockenförmigen Gipfel streben doch meist vergebens die unterirdischen Mächte auszubrechen, wo es ihnen gelungen ist, durch runde, kesselförmige Feuerschlünde oder langgedehnte Spalten mit dem Luftkreise in bleibenden Verkehr zu treten, da stoßen sie fast nie Larven, aber Kohlensäure, Schwefelhydrate und heiße Wasserdämpfe aus. Ein so erhabenes Schauspiel konnte bei den Bewohnern der Tropenwelt in dem ersten Andrange roher Naturgefühle nur Bewunderung und dumpfes Erstaunen erregen. Der innere Zusammenhang großer, periodisch wiederkehrender Erscheinungen, die einfachen Gesetze, nach denen diese Erscheinungen sich zonenweise gruppieren, bieten sich dort allerdings dem Menschen in größerer Klarheit dar, aber bei den Ursachen, welche in vielen Teilen dieses glücklichen Erdstrichs dem lokalen Entstehen hoher Gesittung entgegentreten, sind die Vorteile eines leichteren Erkennens jener Gesetze, soweit geschichtliche Kunde reicht, unbenutzt geblieben. Gründliche Untersuchungen der neuesten Zeit haben es mehr als zweifelhaft gemacht, dass der eigentliche Ursitz indischer Kultur, einer der herrlichsten Blüten des Menschengeschlechts, deren südöstlichste Verbreitung Wilhelm von Humboldt in seinem großen Werke über die Kawi-Sprache entwickelt hat, innerhalb der Wendekreise gewesen sei. Airiana Vaedio, das alte Zendland, lag im Nordwesten des oberen Indus, und nach dem religiösen Zwiespalt, dem Abfall der Iranier vom brahmanischen Institute und ihrer Trennung von den Indern, hat bei diesen die ursprünglich gemeinsame Sprache ihre eigentümliche Gestaltung, wie das bürgerliche Wesen seine Ausbildung im Magadha oder Madhyadesa zwischen der kleinen Vindhya-Kette und dem Himalaya erlangt. Tiefere Einsicht in das Wirken der physischen Kräfte hat sich trotz der Hindernisse, welche unter höheren Breiten verwickelte örtliche Störungen in den Naturprozessen des Dunstkreises oder in der klimatischen Verbreitung organischer Gebilde dem Auffinden allgemeiner Gesetze entgegenstellen, doch nur, wenn gleich spät bei den Volksstämmen gefunden, welche die gemäßigte Zone unserer Hemisphäre bewohnen. Von daher ist diese Einsicht in die Tropenregion und in die ihr nahen Länder durch Völkerzüge und fremde Ansiedler gebracht worden, eine Verpflanzung wissenschaftlicher Kultur, die auf das intellektuelle Leben und den industriellen Wohlstand der Kolonien wie der Mutterstaaten gleich wohltätig eingewirkt hat. Wir berühren hier den Punkt, wo in dem Kontakt mit der Sinnenwelt zu den Anregungen des Gemütes sich noch ein anderer Genuss gesellt, ein Naturgenuss, der aus Ideen entspringt. Da, wo in dem Kampf der streitenden Elemente das Ordnungsmäßige, Gesetzliche nicht bloß geahndet, sondern vernunftmäßig erkannt wird, wo der Mensch, wie der unsterbliche Dichter sagt, sucht den ruhenden Pol in der Erscheinungenflucht. Um diesen Naturgenuss, der aus Ideen entspringt, bis zu seinem ersten Keime zu verfolgen, bedarf es nur eines flüchtigen Blicks auf die Entwicklungsgeschichte der Philosophie der Natur oder der alten Lehre vom Kosmos. Ein dumpfes, schauervolles Gefühl von der Einheit der Naturgewalten, von dem geheimnisvollen Bande, welches das Sinnliche und Übersinnliche verknüpft, ist allerdings, und meine eigenen Reisen haben es bestätigt, selbst wilden Völkern eigen. Die Welt, die sich dem Menschen durch die Sinne offenbart, schmilzt, ihm selbst fast unbewusst, zusammen mit der Welt, welche er inneren Anklängen folgend als ein großes Wunderland in seinem Busen aufbaut. Diese aber ist nicht der reine Abglanz von jener, denn so wenig auch noch das Äußere von dem Inneren sich loszureißen vermag, so wirkt doch schon unaufhaltsam bei den rohesten Völkern die schaffende Fantasie und die symbolisierende Ahndung des Bedeutsamen in den Erscheinungen. Was bei einzelnen mehr begabten Individuen sich als Rudiment einer Naturphilosophie gleichsam als eine Vernunftanschauung darstellt, ist bei ganzen Stämmen das Produkt instinktiver Empfänglichkeit. Auf diesem Wege in der Tiefe und Lebendigkeit dumpfer Gefühle liegt zugleich der erste Antrieb zum Kultus, die Heiligung der erhaltenden wie der zerstörenden Naturkräfte. Wenn nun der Mensch, indem er die verschiedenen Entwicklungsstufen seiner Bildung durchläuft, minder an den Boden gefesselt, sich allmählich zu geistiger Freiheit erhebt, genügt ihm nicht mehr ein dunkles Gefühl. Die stille Ahndung, von der Einheit aller Naturgewalten. Das zergliedernde und ordnende Denkvermögen tritt in seine Rechte ein. Und wie die Bildung des Menschengeschlechts, so wächst gleichsam mit ihr bei dem Anblick der Lebensfülle, welche durch die ganze Schöpfung fließt, der unaufhaltsame Trieb, tiefer in den ursächlichen Zusammenhang der Erscheinungen einzudringen. Schwer ist es, einem solchen Triebe schnelle und doch sichere Befriedung zu gewähren. Aus unvollständigen Beobachtungen und noch unvollständigeren Induktionen entstehen irrige Ansichten von dem Wesen der Naturkräfte. Ansichten, die durch bedeutsame Sprachformen, gleichsam verkörpert und erstarrt, sich wie ein Gemeingut der Fantasie durch alle Klassen einer Nation verbreiten. Neben der wissenschaftlichen Physik bildet sich dann eine andere, ein System ungeprüfter, zum Teil gänzlich missverstandener Erfahrungskenntnisse. Wenige Einzelheiten umfassend ist diese Art der Empirik umso anmaßender, als sie keine der Tatsachen kennt, von denen sie erschüttert wird. Sie ist in sich abgeschlossen, unveränderlich in ihren Axiomen, anmaßend wie alles Beschränkte. Während die wissenschaftliche Naturkunde untersuchend und darum zweifelnd das fest ergründete von dem bloß Wahrscheinlichen trennt und sich täglich durch Erweiterung und Berichtigung ihrer Ansichten vervollkommnet. Eine solche rohe Anhäufung physischer Dogmen, welche ein Jahrhundert dem andern überliefert und aufdringt, wird aber nicht bloß schädlich, weil sie einzelne Irrtümer nährt, weil sie hartnäckig wie das Zeugnis schlecht beobachteter Tatsachen ist. Nein, sie hindert auch jede großartige Betrachtung des Weltbaus. Statt den mittleren Zustand zu erforschen, um welchen bei der scheinbaren Ungebundenheit der Natur alle Phänomene innerhalb enger Grenzen oszillieren, erkennt sie nur die Ausnahmen von den Gesetzen. Sie sucht andere Wunder in den Erscheinungen und Formen als die der geregelten und fortschreitenden Entwicklung. Immer ist sie geneigt, die Kette der Naturbegebenheiten zerrissen zu wähnen, in der Gegenwart die Analogie mit der Vergangenheit zu verkennen und spielend, bald in den fernen Himmelsräumen, bald im Inneren des Erdkörpers, die Ursache jener erdichteten Störungen der Weltordnung aufzufinden. Sie führt ab von den Ansichten der vergleichenden Erdkunde, die wie Karl Ritters großes und geistreiches Werk bewiesen hat, nur dann Gründlichkeit erlangt, wenn die ganze Masse von Tatsachen, die unter verschiedenen Himmelsstrichen gesammelt worden sind, mit einem Blicke umfasst, dem kombinierenden Verstande zu Gebote steht. Es ist ein besonderer Zweck dieser Unterhaltungen über die Natur, einen Teil der Irrtümer, die aus roher und unvollständiger Empirie entsprungen sind und vorzugsweise in den höheren Volksklassen, oft neben einer ausgezeichneten literarischen Bildung, fortleben, zu berichtigen und so den Genuss der Natur durch tiefere Einsicht in ihr inneres Wesen zu vermehren. Das Bedürfnis eines solchen veredelten Genusses wird allgemein gefühlt, denn ein eigener Charakter unseres Zeitalters spricht sich in dem Bestreben aller gebildeten Stände aus, das Leben durch einen größeren Reichtum von Ideen zu verschönern. Der ehrenvolle Anteil, welchen meinen Vorträgen in zwei Hörsälen dieser Hauptstadt geschenkt wird, zeugt für die Lebendigkeit eines solchen Bestrebens. Ich kann daher der Besorgnis nicht Raum geben, zu welcher Beschränkung oder eine gewisse sentimentale Trübheit des Gemüts zu leiten scheinen. Der Besorgnis, dass bei jedem Forschen in das innere Wesen der Kräfte die Natur von ihrem Zauber, von dem Reize des Geheimnisvollen und Erhabenen verliere. Allerdings wirken Kräfte im eigentlichen Sinne des Wortes nur dann magisch, wie im Dunkel einer geheimnisvollen Macht, wenn ihr Wirken außerhalb des Gebietes allgemein erkannter Naturbedingungen liegt. Der Beobachter, der durch einen Heliometer oder einen prismatischen Doppelspat den Durchmesser der Planeten bestimmt, jahrelang die Meridianhöhe desselben Sternes misst, zwischen dicht gedrängten Nebelflecken teleskopische Kometen erkennt, fühlt. Und es ist ein Glück für den sicheren Erfolg dieser Arbeit, seine Fantasie nicht mehr angeregt, als der beschreibende Botaniker, solange er die Kelcheinschnitte und die Staubfäden einer Blume zählt und in der Struktur eines Laubmooses die einfachen oder doppelten, die freien oder ringförmig verwachsenen Zähne der Samenkapsel untersucht. Aber das Messen und Auffinden numerischer Verhältnisse, die sorgfältigste Beobachtung des Einzelnen bereitet zu der höheren Kenntnis des Naturganzen und der Weltgesetze vor. Dem Physiker, welcher, wie Thomas Young, Arago und Fresnel, die ungleich langen Ströme der durch Interferenz sich vernichtenden oder verstärkenden Lichtwellen misst, dem Astronomen, der mittelst der raumdurchdringenden Kraft der Fernröhre nach den Monden des Uranus am äußersten Rande unseres Sonnensystems forscht oder, wie Herschel, South und Struve, aufglimmende Lichtpunkte in farbige Doppelsterne zerlegt, dem eingeweihten Blick des Botanikers, welcher die Kara-artig kreisende Bewegung der Saftkügelchen in fast allen vegetabilischen Zellen, die Einheit der Gestaltung, das ist die Verkettung der Formen in Geschlechtern und natürlichen Familien, erkennt. Gewähren die Himmelsräume, wie die blütenreiche Pflanzendecke der Erde, gewiss einen großartigeren Anblick als dem Beobachter, dessen Natursinn noch nicht durch die Einsicht in den Zusammenhang der Erscheinungen geschärft ist. Wir können daher dem geistreichen Burke nicht beipflichten, wenn er behauptet, dass aus der Unwissenheit von den Dingen der Natur allein die Bewunderung und das Gefühl des Erhabenen entstehe. Während die gemeine Sinnlichkeit die leuchtenden Gestirne an ein kristallenes Himmelsgewölbe heftet, erweitert der Astronom die räumliche Ferne. Er begrenzt unsere Weltengruppe nur um jenseits andere und andere ungezählte Gruppen eine aufglimmende Inselflur zu zeigen. Das Gefühl des Erhabenen, insofern es aus der einfachen Naturanschauung der Ausdehnung zu entspringen scheint, ist der feierlichen Stimmung des Gemüts verwandt, welche dem Ausdruck des Unendlichen und Freien in den Sphären ideeller Subjektivität in dem Bereich des Geistigen angehört. Aus dieser Verwandtschaft, dieser Bezüglichkeit der sinnlichen Eindrücke, beruht der Zauber des Unbegrenzten, sei es auf dem Ozean und im Luftmeere, wo dieses eine isolierte Bergspitze umgibt, sei es im Weltraume, in den die nebelauflösende Kraft großer Fernröhre unsere Einbildungskraft tief und andungsvoll versenkt. Einseitige Behandlung der physikalischen Wissenschaften, endloses Anhäufen roher Materialien konnten freilich zu dem nun fast verjährten Vorurteile beitragen, als müsste notwendig wissenschaftliche Erkenntnis das Gefühl erkälten, die schaffende Bildkraft der Fantasie ertöten und so den Naturgenuss stören. Wer in der bewegten Zeit, in der wir leben, noch dieses Vorurteil nährt, der verkennt bei dem allgemeinen Fortschreiten menschlicher Bildung die Freuden einer höheren Intelligenz, einer Geistesrichtung, welche Mannigfaltigkeit in Einheit auflöst und vorzugsweise bei dem Allgemeinen und Höheren verweilt. Um dies Höhere zu genießen, müssen in dem mühsam durchforschten Felde spezieller Naturformen und Naturerscheinungen die Einzelheiten zurückgedrängt und von dem selbst, der ihre Wichtigkeit erkannt hat und den sie zu größeren Ansichten geleitet, sorgfältig verhüllt werden. Zu den Besorgnissen über den Verlust eines freien Naturgenusses unter dem Einfluss denkender Betrachtung oder wissenschaftlicher Erkenntnis gesellen sich auch die, welche aus dem nicht allen erreichbaren Maße dieser Erkenntnis oder dem Umfange derselben geschöpft werden. In dem wundervollen Gewebe des Organismus, in dem ewigen Treiben und Wirken der lebendigen Kräfte, führt allerdings jedes tiefere Forschen an den Eingang neuer Labyrinthe. Aber gerade diese Mannigfaltigkeit unbetretener, viel verschlungener Wege erregt auf allen Stufen des Wissens freudiges Erstaunen. Jedes Naturgesetz, das sich dem Beobachter offenbart, lässt auf ein höheres, noch Unerkanntes schließen. Denn die Natur ist, wie Carus trefflich sagt und wie das Wort selbst dem Römer und dem Griechen andeutete, das ewig Wachsende, ewig im Bilden und Entfalten Begriffene. Der Kreis der organischen Typen erweitert sich, je mehr die Erdräume auf Land- und Seereisen durchsucht, die lebendigen Organismen mit den abgestorbenen verglichen, die Mikroskope vervollkommnet und verbreitet werden. In der Mannigfaltigkeit und im periodischen Wechsel der Lebensgebilde erneuert sich unablässig das Urgeheimnis aller Gestaltung. Ich sollte sagen, das von Goethe so glücklich behandelte Problem der Metamorphose, eine Lösung, die dem Bedürfnis nach einem idealen Zurückführen der Formen auf gewisse Grundtypen entspricht. Mit wachsender Einsicht vermehrt sich das Gefühl von der Unermesslichkeit des Naturlebens. Man erkennt, dass auf der Feste in der Lufthülle, welche die Feste umgibt, in den Tiefen des Ozeans, wie in den Tiefen des Himmels, dem kühnen, wissenschaftlichen Eroberer auch nach Jahrtausenden nicht der Weltraum fehlen wird. Allgemeine Ansichten des Geschaffenen, sei es der Materie, zu fernen Himmelskörpern geballt, sei es der uns nahen tellurischen Erscheinungen, sind nicht allein anziehender und erhebender als die speziellen Studien, welche abgesonderte Teile des Naturwissens umfassen. Sie empfehlen sich auch vorzugsweise denen, die wenig Muße auf Beschäftigungen dieser Art verwenden können. Die naturbeschreibenden Disziplinen sind meist nur für gewisse Lagen geeignet. Sie gewähren nicht dieselbe Freude zu jeder Jahreszeit, in jedem Lande, das wir bewohnen. Der unmittelbaren Anschauung der Naturkörper, die sie erheischen, müssen wir in unserer nördlichen Zone oft lange entbehren. Und ist unser Interesse auf eine bestimmte Klasse von Gegenständen beschränkt, so gewähren uns selbst die trefflichsten Berichte reisender Naturforscher keinen Genuss, wenn darin gerade solche Gegenstände unberührt bleiben, auf welche unsere Studien gerichtet sind. Wie die Weltgeschichte, wo es ihr gelingt, den wahren, ursächlichen Zusammenhang der Begebenheiten darzustellen, viele Rätsel in den Schicksalen der Völker und ihrem intellektuellen, bald gehemmten, bald beschleunigten Fortschreiten löst. So würde auch eine physische Weltbeschreibung geistreich und mit gründlicher Kenntnis des bereits Entdeckten aufgefasst, einen Teil der Widersprüche heben, welche die streitenden Naturkräfte in ihrer zusammengesetzten Wirkung dem ersten Anschauen darbieten. Generelle Ansichten erhöhen den Begriff von der Würde und der Größe der Natur. Sie wirken läuternd und beruhigend auf den Geist, weil sie gleichsam den Zwiespalt der Elemente durch Auffindung von Gesetzen zu schlichten Streben, von Gesetzen, die in dem zarten Gewebe irdischer Stoffe wie in dem Archipel dicht gedrängter Nebelflecke und in der schauderhaften Leere Welten am Wüsten walten. Generelle Ansichten gewöhnen uns, jeden Organismus als Teil des Ganzes zu betrachten. In der Pflanze und im Tier mindert das Individuum oder die abgeschlossene Art als die mit der Gesamtheit der Bildungen verkettete Naturform zu erkennen. Sie erweitern unsere geistige Existenz und setzen uns, auch wenn wir in ländlicher Abgeschiedenheit leben, in Berührung mit dem ganzen Erdkreise. Durch sie erhält die Kunde von dem, was durch Seefahrten nach dem fernen Pole oder auf den neuerlichst fast unter allen Breiten errichteten Stationen über das gleichzeitige Eintreten magnetischer Ungewitter erforscht wird, einen unwiderstehlichen Reiz. Ja, wir erlangen ein Mittel, schnell den Zusammenhang zu erraten, indem die Resultate neuer Beobachtungen mit den früher erkannten Erscheinungen stehen. Wer kann, um eines Gegenstandes im Weltraume zu erwähnen, der in den letztverflossenen Jahren die allgemeinste Aufmerksamkeit auf sich zog, ohne generelle Kenntnis von dem gewöhnlichen Kometenlaufe einsehen, wie folgenreich Encke's Entdeckung sei, nach der ein Komet, welcher in seiner elliptischen Bahn nie aus unserem Planetensysteme heraustritt, die Existenz eines seine Wurfkraft hemmenden Fluidums offenbart. Bei einer sich schnell verbreitenden Halbkultur, welche wissenschaftliche Resultate in das Gebiet der geselligen Unterhaltung aber entstellt hinüberzieht, nimmt die alte Besorgnis über ein gefahrendrohendes Zusammentreffen von Weltkörpern oder über kosmische Ursachen in der vermeintlichen Verschlechterung der Klimate eine veränderte und darum noch trügerische Gestalt an. Klare Ansicht der Natur, wenn auch nur eine historische, bewahrt vor den Anmaßungen einer dogmatisierenden Fantasie. Sie lehrt, dass der Enkische Komet, der schon in 1200 Tagen seinen Lauf vollendet, wegen der Gestalt und der Lage seiner Bahn harmlos für die Bewohner, harmlos wie der große 76-jährige Halleysche Komet von 1759 und 1835 ist. Dass ein anderer Komet von kurzer, sechsjähriger Umlaufzeit, der Bielasche, allerdings die Erdbahn schneidet, doch nur dann uns nahe kommen kann, wenn seine Sonnennähe in die Zeit des Wintersolstitiums fällt. Die Quantität Wärme, welche ein Weltkörper empfängt und deren Verteilung die großen meteorologischen Prozesse des Luftkreises bestimmt, wird zugleich durch die lichten blendende Kraft der Sonne, die Beschaffenheit ihrer Oberfläche und die relative Lage der Sonne und des Planeten modifiziert. Aber die periodischen Veränderungen, welche nach den allgemeinen Gesetzen der Gravitation die Gestalt der Erdbahn und die Schiefe der Ekliptik, die Neigung der Erdachse gegen die Ebene der Erdbahn, erleiden, sind so langsam und in so enge Grenzen eingeschlossen, dass die Wirkungen kaum nach mehreren tausend Jahren unseren jetzigen wärmemessenden Instrumenten erkennbar sein würden. Kosmische Ursachen der Temperaturabnahme, der Wasserverminderung und der Epidemien, deren in neueren Zeiten wie einst im Mittelalter Erwähnung geschieht, liegen daher ganz außerhalb des Bereichs unserer wirklichen Erfahrung. Soll ich andere Beispiele der physischen Astronomie entlehnen, welche ohne generelle Kenntnis des bisher Beobachteten kein Interesse erregen können, so erwähne ich der elliptischen Bewegung mehrerer Tausende von ungleichfarbigen Doppelsternen umeinander oder vielmehr um ihren gemeinschaftlichen Schwerpunkt, der periodischen Seltenheit der Sonnenflecken, des seit so vielen Jahren regelmäßigen Erscheinens zahlloser Sternschnuppen, die wahrscheinlich planetenartig kreisen und in ihren Bahnen am 12. oder 13. November, ja, wie man später erkannt hat, auch gegen das Fest des heiligen Laurentius am 10. oder 11. August unsere Erdbahn schneiden. Auf ähnliche Weise werden nur generelle Ansichten des Kosmos den Zusammenhang ahnden lassen zwischen der durch Bessels Scharfblick vollendeten Theorie der Pendelschwingung im luftvollen Raume und der inneren Dichtigkeit, ich könnte sagen der Erstarrungsstufe, unseres Planeten. Zwischen der Erzeugung körniger Gebirgsarten in bandartigen Lavaströmen, am Abhange noch jetzt tätiger Vulkane und den endogenen Granit, Porphyr- und Serpentinsteinartigen Massen, welche aus dem Inneren der Erde hervorgeschoben, einst die Flözgebirge durchbrochen und mannigfaltig, erhärtend, verkieselnd, dolomitisierend, kristallerzeugend auf sie eingewirkt haben. Zwischen der Hebung von Inseln und Kegelbergen durch elastische Kräfte und der Hebung ganzer Bergketten und Kontinente ein Zusammenhang, der von dem größten Geognosten unserer Zeit, Leopold von Buch, erkannt und durch eine Reihe geistreicher Beobachtungen dargetan worden ist. Solches Emportreiben von körnigen Gebirgsmassen und Flözschichten, wie noch neuerlichst am Meeresufer von Chili, bei einem Erdbeben in weiter Erstreckung, lässt die Möglichkeit einsehen, dass Petrefakte von Seemuscheln, welche ich mit Bonpland in 14.000 Fuß Höhe auf dem Rücken der Andeskette gesammelt, nicht durch eine allgemeine Wasserbedeckung, sondern durch vulkanische Hebungskräfte in diese Lage gekommen sind. Vulkanismus nenne ich aber im allgemeinsten Sinne des Worts, sei es auf der Erde oder auf ihrem Trabanten, dem Monde, die Reaktion, welche das Innere eines Planeten auf seine Rinde ausübt. Wer die Versuche über die mit der Tiefe zunehmende Wärme nicht kennt, versuche nach welchen berühmten Physiker vermuten, dass 5 geografische Meilen unter der Oberfläche eine granitschmelzende Glühhitze herrsche. Die müssen viele neuere Beobachtungen über die Gleichzeitigkeit vulkanischer Ausbrüche, die eine große Länderstrecke trennt, über die Grenzen der Erschütterungskreise bei Erdbeben, über die Beständigkeit der Temperatur heißer Mineralquellen, wie über die Temperaturverschiedenheit artesischer Brunnen von ungleicher Tiefe, unverständlich bleiben. Und doch wirft diese Kenntnis der inneren Erdwärme ein dämmerndes Licht auf die Urgeschichte unseres Planeten. Sie zeigt die Möglichkeit einstmaliger, allverbreiteter, tropischer Klimate als Folge offener, wärmeausströmender Klüfte in der neu erhärteten, oxidierten Erdrinde. Sie erinnert an einen Zustand, in dem die Wärme des Luftkreises mehr von diesen Ausströmungen, von der Reaktion des Innern gegen das Äußere, als von der Stellung des Planeten gegen einen Zentralkörper, die Sonne, bedingt ward. Mannigfaltige Produkte der Tropenwelt, in ihren Grabstätten verborgen, offenbart die kalte Zone dem forschenden Geognosten. Koniferen, aufgerichtete Stämme von Palmenholz, baumartige Farnkräuter, Goniatiten und Fische mit rhomboidalen Schmelzschuppen in dem alten Kohlengebirge. Kolossale Gerippe von Krokodilen, langhalsigen Plesiosauren, Schalen von Planoliten und Zykadeenstämme im Jura-Kalkstein. Polytalamien und Bryozoen in der Kreide, zum Teil identisch mit noch lebenden Seetieren. Agglomerate fossiler Infusionstiere, wie sie Ehrenbergs allbelebendes Mikroskop entdeckt, in mächtigen Schichten von Polierschiefer, halb Opal und Kieselgur, Knochen von Hyänen, Löwen und elefantenartigen Pachydermen in Höhlen zerstreut oder von dem neuesten Schuttlande bedeckt. Bei vollständiger Kenntnis anderer Naturerscheinungen bleiben diese Produkte nicht ein Gegenstand der Neugierde und des Erstaunens, sie werden, was unserer Intelligenz würdiger ist, eine Quelle vielseitigen Nachdenkens. In der Mannigfaltigkeit der Gegenstände, die ich hier geflissentlich zusammengedrängt habe, bietet sich von selbst die Frage dar, ob generelle Ansichten der Natur zu einer gewissen Deutlichkeit gebracht werden können, ohne ein tiefes und ernstes Studium einzelner Disziplinen, sei es der beschreibenden Naturkunde oder der Physik oder der mathematischen Astronomie. Man unterscheide sorgfältig zwischen dem Lehrenden, welcher die Auswahl und die Darstellung der Resultate übernimmt, und dem, der das Dargestellte als ein Gegebenes, nicht Selbstgesuchtes, empfängt. Für jenen ist die genaueste Kenntnis des Speziellen unbedingt notwendig. Er sollte lange das Gebiet der einzelnen Wissenschaften durchwandert sein, selbst gemessen, beobachtet und experimentiert haben, um sich mit Zuversicht an das Bild eines Naturganzen zu wagen. Der Umfang von Problemen, deren Untersuchung der physischen Weltbeschreibung ein so hohes Interesse gewährt, ist vielleicht nicht ganz zu vollständiger Klarheit zu bringen, da wo spezielle Vorkenntnisse fehlen. Aber auch ohne Voraussetzung dieser können die meisten Fragen befriedigend erörtert werden. Sollte sich nicht in allen einzelnen Teilen das große Naturgemälde mit scharfen Umrissen darstellen lassen, so wird es doch wahr und anziehend genug sein, um den Geist mit Ideen zu bereichern und die Einbildungskraft lebendig und fruchtbar anzuregen. Man hat vielleicht mit einigem Rechte wissenschaftlichen Werken unserer Literatur vorgeworfen, das Allgemeine nicht genug von dem Einzelnen, die Übersicht des bereits Ergründeten nicht von der Herzählung der Mittel zu trennen, durch welche die Resultate erlangt worden sind. Dieser Vorwurf hat sogar den größten Dichter unserer Zeit zu dem humoristischen Ausruf verleitet, die Deutschen besitzen die Gabe, die Wissenschaften unzugänglich zu machen. Bleibt das Gerüste stehen, so wird uns durch dasselbe der Anblick des Gebäudes entzogen. Wer kann zweifeln, dass das physische Gesetz in der Verteilung der Kontinentalmassen, welche gegen Süden hin eine pyramidale Form annehmen, indem sie sich gegen Norden in der Breite ausdehnen, ein Gesetz, welches die Verteilung der Klimate, die vorherrschende Richtung der Luftströme, das weite Vordringen tropischer Pflanzenformen in die gemäßigte südliche Zone so wesentlich bedingt, auf das Klarste erkannt werden kann, ohne die geodätischen Messungen und die astronomischen Ortsbestimmungen der Küsten zu erläutern, durch welche jene Pyramidalformen in ihren Dimensionen bestimmt worden sind. Ebenso lehrt uns die physische Weltbeschreibung, um wie viel Meilen die Äquatorialachse unseres Planeten größer als die Polarachse ist, dass die südliche Hemisphäre keine größere Abplattung als die nördliche hat, ohne dass es nötig ist, speziell zu erklären, wie durch Gradmessung und Pendelversuche die wahre Gestalt der Erde als eines nicht regelmäßigen, elliptischen Revolutionssphäroids gefunden ist und wie diese Gestalt in der Bewegung des Mondes eines Erdsatelliten sich abspiegelt. Unsere Nachbarn jenseits des Rheins besitzen ein unsterbliches Werk, Laplace-Entwicklung des Weltsystems, in welchem die Resultate der tiefsinnigsten mathematisch-astronomischen Untersuchungen verflossener Jahrhunderte, abgesondert von den Einzelnen der Beweise, vorgetragen werden. Der Bau des Himmels erscheint darin als die einfache Lösung eines großen Problems der Mechanik. Und wohl noch nie ist die Exposition du Système du Monde ihrer Form wegen der Ungründlichkeit beschuldigt worden. Die Trennung ungleichartiger Ansichten, des Allgemeinen von dem Besonderen, ist nicht bloß zur Klarheit der Erkenntnis nützlich, sie gibt auch der Behandlung der Naturwissenschaft einen erhabenen und ernsten Charakter. Wie von einem höheren Standpunkte übersieht man auf einmal größere Massen. Wir ergötzen uns, geistig zu erfassen, was den sinnlichen Kräften zu entgehen droht. Wenn die glückliche Ausbildung aller Zweige des Naturwissens, der sich die letzten Dezennien des verflossenen Jahrhunderts erfreuten, besonders dazu geeignet ist, das Studium spezieller Teile der chemischen, physikalischen und naturbeschreibenden Disziplinen zu erweitern, so wird durch jene Ausbildung in noch höherem Grade der Vortrag allgemeiner Resultate abgekürzt und erleichtert. Je tiefer man eindringt in das Wesen der Naturkräfte, desto mehr erkennt man den Zusammenhang von Phänomenen. Die lange, vereinzelt und oberflächlich betrachtet, jegliche Anreihung zu widerstreben schienen. Desto mehr werden Einfachheit und Gedrängtheit der Darstellung möglich. Es ist ein sicheres Kriterium der Menge und des Wertes der Entdeckungen, die in einer Wissenschaft zu erwarten sind, wenn die Tatsachen noch unverkettet, fast ohne Beziehungen aufeinander stehen. Ja, wenn mehrere derselben, und zwar mit gleicher Sorgfalt beobachtete, sich zu widersprechen scheinen. Diese Art der Erwartungen erregt den Zustand der Meteorologie, der neueren Optik und besonders seit Melonis und Faradays herrlichen Arbeiten der Lehre von der Wärmestrahlung und vom Elektromagnetismus. Der Kreis glänzender Entdeckungen ist hier noch nicht durchlaufen, ob sich gleich in der voltaischen Säule schon ein bewundernswürdiger Zusammenhang der elektrischen, magnetischen und chemischen Erscheinungen offenbart hat. Wer verbürgt uns, dass auch nur die Zahl der lebendigen, im Weltall wirkenden Kräfte bereits ergründet sei? In meinen Betrachtungen über die wissenschaftliche Behandlung einer allgemeinen Weltbeschreibung ist nicht die Rede von Einheit durch Ableitung aus wenigen von der Vernunft gegebenen Grundprinzipien. Was ich physische Weltbeschreibung nenne, die vergleichende Erd- und Himmelskunde, macht daher keine Ansprüche auf den Rang einer rationellen Wissenschaft der Natur. Es ist die denkende Betrachtung der durch Empirie gegebenen Erscheinungen, als reines Naturganzes. In dieser Beschränktheit allein konnte dieselbe bei der ganz objektiven Richtung meiner Sinnesart in den Bereich der Bestrebungen treten, welche meine lange wissenschaftliche Laufbahn ausschließlich erfüllt haben. Ich wage mich nicht auf ein Feld, das mir fremd ist und vielleicht von anderen erfolgreicher bebaut wird. Die Einheit, welche der Vortrag einer physischen Weltbeschreibung, wie ich mir dieselbe begrenze, erreichen kann, ist nur die, welche sich geschichtliche Darstellungen zu erfreuen haben. Einzelheiten der Wirklichkeit, sei es in der Gestaltung oder Aneinanderreihung der Naturgebilde, sei es in dem Kampfe des Menschen gegen die Naturmächte oder der Völker gegen die Völker, alles, was dem Felde der Veränderlichkeit und realer Zufälligkeit angehört, können nicht aus Begriffen abgeleitet, konstruiert werden. Weltbeschreibung und Weltgeschichte stehen daher auf derselben Stufe der Empirie. Aber eine denkende Behandlung beider, eine sinnvolle Anordnung von Naturerscheinungen und von historischen Begebenheiten, durchdringen tief mit dem Glauben an eine alte innere Notwendigkeit, die alles Treiben geistiger und materieller Kräfte in sich ewig erneuernden, nur periodisch erweiterten oder verengten Kreisen beherrscht. Sie führen, und diese Notwendigkeit ist das Wesen der Natur, sie ist die Natur selbst in beiden Sphären ihres Seins, der materiellen und der geistigen, zur Klarheit und Einfachheit der Ansichten, zur Auffindung von Gesetzen, die in der Erfahrungswissenschaft als das letzte Ziel menschlicher Forschung erscheinen. Das Studium jeglicher neuen Wissenschaft, besonders einer solchen, welche die ungemessenen Schöpfungskreise, den ganzen Weltraum umfasst, gleicht einer Reise in ferne Länder. Ehe man sie in Gemeinschaft unternimmt, fragt man, ob sie ausführbar sei. Man misst seine eigenen Kräfte, man blickt misstrauisch auf die Kräfte der Mitreisenden. In der vielleicht ungerechten Besorgnis, sie möchten lästige Zögerung erregen. Die Zeit, in der wir leben, vermindert die Schwierigkeit des Unternehmens. Meine Zuversicht gründet sich auf den glänzenden Zustand der Naturwissenschaften selbst, deren Reichtum nicht mehr die Fülle, sondern die Verkettung des Beobachteten ist. Die allgemeinen Resultate, die jedem gebildeten Verstande Interesse einflößen, haben sich seit dem Ende des 18. Jahrhunderts wundervoll vermehrt. Die Tatsachen stehen minder vereinzelt da. Die Klüfte zwischen den Wesen werden ausgefüllt. Was in einem engeren Gesichtskreise in unserer Nähe dem forschenden Geiste lange unerklärlich blieb, wird oft durch Beobachtungen aufgehellt, die auf einer Wanderung in die entlegensten Regionen angestellt worden sind. Pflanzen- und Tiergebilde, die lange isoliert erschienen, reihen sich durch neu entdeckte Mitglieder oder durch Übergangsformen aneinander. Eine allgemeine Verkettung, nicht in einfacher linearer Richtung, sondern in netzartig verschlungenem Gewebe, nach höherer Ausbildung oder Verkümmerung gewisser Organe, nach vielseitigem Schwanken in der relativen Übermacht der Teile, stellt sich allmählich dem forschenden Natursinn dar. Schichtungsverhältnisse von trachitartigem Syenitporphyr, von Grünstein und Serpentin, welche im gold- und silberreichen Ungarn oder im Platinlande des Urals oder tiefer in Asien, im südwestlichen Altai, zweifelhaft blieben, werden durch geognostische Beobachtungen in den Hochebenen von Mexiko und Antioquia, in den Flusstälern des Chocó unerwartet aufgeklärt. Die Materialien, welche die allgemeine Erdkunde anwendet, sind nicht zufällig aufgehäuft. Unser Zeitalter erkennt nach der Tendenz, die ihm seinen individuellen Charakter gibt, dass Tatsachen nur dann fruchtbringend werden, wenn der Reisende den dermaligen Zustand und die Bedürfnisse der Wissenschaft kennt, deren Gebiet er erweitern will. Wenn Ideen, das heißt Einsicht in den Geist der Natur, das Beobachten und Sammeln vernunftmäßig leiten. Durch diese Richtung des Naturstudiums, durch diesen glücklichen, aber oft auch allzu leicht befriedigten Hang zu allgemeinen Resultaten, kann ein beträchtlicher Teil des Naturwissens das Gemeingut der gebildeten Menschheit werden. Ein gründliches Wissen erzeugen, nach Inhalt und Form, nach Ernst und Würde des Vortrags, ganz von dem verschieden, das man bis zum Ende des letzten Jahrhunderts dem populären Wissen genügsam zu bestimmen pflegte. Wem daher seine Lage es erlaubt, sich bisweilen aus den engen Schranken des bürgerlichen Lebens herauszuretten, errötend, dass er lange fremd geblieben der Natur und stumpf über sie hingehe, der wird in der Abspiegelung des großen und freien Naturlebens einen der edelsten Genüsse finden, welche erhöhte Vernunfttätigkeit dem Menschen gewähren kann. Das Studium der allgemeinen Naturkunde weckt gleichsam Organe in uns, die lange geschlummert haben. Wir treten in einen innigeren Verkehr mit der Außenwelt, bleiben nicht unteilnehmend an dem, was gleichzeitig das industrielle Fortschreiten und die intellektuelle Veredelung der Menschheit bezeichnet. Je klarer die Einsicht ist, welche wir in den Zusammenhang der Phänomene erlangen, desto leichter machen wir uns auch von dem Irrtume frei, als wären für die Kultur und den Wohlstand der Völker nicht alle Zweige des Naturwissens gleich wichtig. Sei es der messende und beschreibende Teil oder die Untersuchung chemischer Bestandteile oder die Ergründung allgemein verbreiteter physischer Kräfte der Materie. In der Beobachtung einer anfangs isoliert stehenden Erscheinung liegt oft der Keim einer großen Entdeckung. Als Galvani, die sensible Nervenfaser, durch Berührung ungleichartiger Metalle reizte, konnten seine nächsten Zeitgenossen nicht hoffen, dass die Kontaktelektrizität der voltaischen Säule uns in den Alkalien silberglänzende, auf dem Wasser schwimmende, leicht entzündliche Metalle offenbaren. Dass die Säule selbst, das wichtigste Instrument für die zerlegende Chemie, ein Thermoskop und ein Magnet werden würde. Als Huygens die Lichterscheinungen des Doppelspats zu enträtseln anfing, ahndete man nicht, dass durch den bewunderungswürdigen Scharfsinn eines Physikers unserer Zeit farbige Polarisationsphänomene dahinleiten würden, mittels des kleinsten Fragments eines Minerals zu erkennen, ob das Licht der Sonne aus einer festen Masse oder aus einer gasförmigen Umhüllung ausströme, ob Kometen selbstleuchtend sind oder fremdes Licht wiedergeben. Gleichmäßige Würdigung aller Teile des Naturstudiums ist aber vorzüglich ein Bedürfnis der gegenwärtigen Zeit, wo der materielle Reichtum und der wachsende Wohlstand der Nationen in einer sorgfältigen Benutzung von Naturprodukten und Naturkräften gegründet sind. Der oberflächlichste Blick auf den Zustand des heutigen Europas lehrt, dass bei ungleichem Wettkampfe oder dauernder Zögerung notwendig partielle Verminderung und endlich Vernichtung des Nationalreichtums eintreten müsse. Denn in dem Lebensgeschick der Staaten ist es wie in der Natur, für die, die nach dem sinnvollen Ausspruche Goethes es im Bewegen und Werden kein Bleiben gibt und die ihren Fluch gehängt hat, an das Stille stehen. Nur ernste Belebung chemischer, mathematischer und naturhistorischer Studien wird einem von dieser Seite einbrechenden Übel entgegentreten. Der Mensch kann auf die Natur nicht einwirken, sich keine ihrer Kräfte aneignen, wenn er nicht die Naturgesetze nach Maß- und Zahlverhältnissen kennt. Auch hier liegt die Macht in der volkstümlichen Intelligenz. Sie steigt und sinkt mit dieser. Wissen und Erkennen sind die Freude und die Berechtigung der Menschheit. Sie sind Teile des Nationalreichtums, oft ein Ersatz für die Güter, welche die Natur in allzu kärglichem Maße ausgeteilt hat. Diejenigen Völker, welche an der allgemeinen industriellen Tätigkeit in Anwendung der Mechanik und technischen Chemie in sorgfältiger Auswahl und Bearbeitung natürlicher Stoffe zurückstehen, bei denen die Achtung einer solchen Tätigkeit nicht alle Klassen durchdringt, werden unausbleiblich von ihrem Wohlstande herabsinken. Sie werden es umso mehr, wenn benachbarte Staaten, in denen Wissenschaft und industrielle Künste in regem Wechselverkehr miteinander stehen, wie in erneuerter Jugendkraft vorwärts schreiten. Die Vorliebe für Belebung des Gewerbfleißes und für die Teile des Naturwissens, welche unmittelbar darauf einwirken, ein charakteristisches Merkmal unseres Zeitalters, kann weder den Forschungen im Gebiete der Philosophie, der Altertumskunde und der Geschichte nachteilig werden, noch den allbelebenden Hauch der Fantasie den edlen Werken bildender Künste entziehen. Wo unter dem Schutze weiser Gesetze und freier Institutionen alle Blüten der Kultur sich kräftig entfalten, da wird im friedlichen Wettkampfe kein Bestreben des Geistes dem anderen verderblich. Jedes bietet dem Staate eigene, verschiedenartige Früchte dar. Die nährenden, welche dem Menschen Unterhalt und Wohlstand gewähren, und die Früchte schaffender Einbildungskraft, welche dauerhaft als dieser Wohlstand selbst die rühmliche Kunde der Völker auf die späteste Nachwelt tragen. Die Spartiaten beteten trotz der Strenge dorischer Sinnesart, die Götter möchten ihnen das Schöne zu dem Guten verleihen. Wie in jenen höheren Kreisen der Ideen und Gefühle, in dem Studium der Geschichte, der Philosophie und der Wohlredenheit, so ist auch in allen Teilen des Naturwissens der erste und erhabenste Zweck geistiger Tätigkeit ein innerer, nämlich das Auffinden von Naturgesetzen, die Ergründung ordnungsgemäßer Gliederung in den Gebilden, die Einsicht in den notwendigen Zusammenhang aller Veränderungen im Weltall. Was von diesem Wissen in das industrielle Leben der Völker überströmt und den Gewerbfleiß erhöht, entspricht aus der glücklichen Verkettung menschlicher Dinge, nach der das Wahre, Erhabene und Schöne mit dem Nützlichen wie absichtslos in ewige Wechselwirkung treten. Vervollkommnung des Landbaus durch freie Hände und in Grundstücken von minderem Umfang, aufblühender Manufakturen, von einengendem Zukunftszwange befreit, Vervielfältigung der Handelsverhältnisse und ungehindertes Fortschreiten in der geistigen Kultur der Menschheit wie in den bürgerlichen Einrichtungen stehen? Das ernste Bild der neuen Weltgeschichte dringt diesen Glauben auch dem Widerstrebendsten auf? In gegenseitigen, dauernd wirksamen Verkehr miteinander. Ein solcher Einfluss des Naturwissens auf die Wohlfahrt der Nationen und auf den heutigen Zustand von Europa bedurfte hier nur einer flüchtigen Andeutung. Die Laufbahn, welche wir zu vollenden haben, ist so unermesslich, dass es mir nicht geziemen würde, von dem Hauptziele unseres Bestrebens, der Ansicht des Naturganzen, abschweifend, das Feld geflissentlich zu erweitern. An ferne Wanderungen gewöhnt, habe ich ohne dies vielleicht den Mitreisenden den Weg gebahnter und anmutiger geschildert, als man ihn finden wird. Das ist die Sitte derer, die gern andere auf den Gipfel der Berge führen. Sie rühmen die Aussicht, wenn auch ganze Teile der Gegend in Nebel verhüllt bleiben. Sie wissen, dass auch in dieser Verhüllung ein geheimnisvoller Zauber liegt, dass eine duftige Ferne den Eindruck des sinnlich Unendlichen hervorruft. Ein Bild, das, wie ich schon oben erinnert habe, im Geist und in den Gefühlen sich ernst und ahndungsvoll spiegelt. Auch von dem hohen Standpunkte aus, auf den wir uns zu einer allgemeinen, zur wissenschaftlichen Erfahrungen begründeten Weltanschauung erheben, kann nicht allen Anforderungen genügt werden. In dem Naturwissen, dessen gegenwärtigen Zustand ich hier entwickeln soll, liegt noch manches unbegrenzt, vieles. Wie sollte ich es bei dem Umfange einer solchen Arbeit nicht gern eingestehen, wird nur darum unklar und unvollständig erscheinen, weil Befangenheit dem Redenden dann doppelt nachteilig wird, wenn er sich des Gegenstandes in seiner Einzelheit minder mächtig fühlt. Der Zweck dieses einleitenden Vortrages war nicht sowohl die Wichtigkeit des Naturwissens zu schildern, welche allgemein anerkannt ist und schon längst jedes Lobes entbehren kann. Es lag mir vielmehr ob zu entwickeln, wie, ohne dem gründlichen Studium spezieller Disziplinen zu schaden, den naturwissenschaftlichen Bestrebungen ein höherer Standpunkt angewiesen werden kann, von dem aus alle Gebilde und Kräfte sich als ein durch innere Regung belebtes Naturganzes offenbaren. Nicht ein totes Aggregat ist die Natur. Sie ist dem begeisterten Forscher, wie Schelling in der trefflichen Rede über die bildenden Künste sich ausdrückt, die heilige, ewig schaffende Urkraft der Welt, die alle Dinge aus sich selbst erzeugt und werktätig hervorbringt. Der bisher so unbestimmt aufgefasste Begriff einer physischen Erdbeschreibung geht durch erweiterte Betrachtung und das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraume in den Begriff einer physischen Weltbeschreibung über. Eine dieser Benennungen ist nach der anderen gebildet. Es ist aber die Weltbeschreibung oder Lehre vom Kosmos, wie ich sie auffasse, nicht etwa ein enzyklopädischer Inbegriff der allgemeinsten und wichtigsten Resultate, die man einzelnen naturhistorischen, physikalischen und astronomischen Schriften entlehnt. Solche Resultate werden in der Weltbeschreibung nur als Materialien und insofern teilweise benutzt, als sie das Zusammenwirken der Kräfte im Weltall, das gegenseitige sich hervorrufen und beschränken der Naturgebilde erläutern. Die räumliche und klimatische Verbreitung organischer Typen, Geografie der Pflanzen und Tiere, ist so verschieden von der beschreibenden Botanik und Zoologie, als die geognostische Kenntnis des Erdkörpers verschieden ist von der Oryktognosie. Eine physische Weltbeschreibung darf daher nicht mit der sogenannten Enzyklopädie der Naturwissenschaften, ein weitschichtiger Name für eine schlecht umgrenzte Disziplin, verwechselt werden. In der Lehre vom Kosmos wird das Einzelne nur in seinem Verhältnis zum Ganzen, als Teil der Welterscheinungen betrachtet. Und je erhabener der hier bezeichnete Standpunkt ist, desto mehr wird diese Lehre einen eigentümlichen Behandlung In der Lehre vom Kosmos wird das Einzelne nur in seinem Verhältnis zum Ganzen, als Teil der Welterscheinungen betrachtet. Und je erhabener der hier bezeichnete Standpunkt ist, desto mehr wird diese Lehre einer eigentümlichen Behandlung und eines belebenden Vortrags fähig. Gedanken und Sprache stehen aber in innigem alten Wechselverkehr miteinander. Wenn diese der Darstellung Anmut und Klarheit verleiht, wenn durch ihre angestammte Bildsamkeit und ihren organischen Bau sie das Unternehmen begünstigt, die Totalität der Naturanschauung scharf zu begrenzen, so ergießt sie zugleich und fast unbemerkt ihren belebenden Hauch auf die Gedankenfülle selbst. Darum ist das Wort mehr als Zeichen und Form. Und sein geheimnisvoller Einfluss offenbart sich am mächtigsten da, wo er dem freien Volkssinn und dem eigenen Boden entsprießt. Stolz auf das Vaterland, dessen intellektuelle Einheit die feste Stütze jeder Kraftäußerung ist, wenden wir froh den Blick auf diese Vorzüge der Heimat. Hochbeglückt dürfen wir den nennen, der bei der lebendigen Darstellung der Phänomene des Weltalls aus den Tiefen einer Sprache schöpfen kann, welche seit Jahrhunderten so mächtig auf alles eingewirkt hat, was durch Erhöhung und ungebundene Anwendung geistiger Kräfte in dem Gebiete schöpferischer Fantasie wie in dem der ergründeten Vernunft die Schicksale der Menschheit bewegt.